Liebe Freundinnen und Freunde der KRIFO, liebe Gäste, mein Name ist Arian und ich darf euch heute Abend herzlich begrüßen zur zweiten Veranstaltung unserer Reihe Wiederholungszwang, Psychoanalyse im Angesicht der Barbarei. Die KRIFO, die Veranstaltungsreihe hier organisiert, das ist ein Zusammenschluss aus Studierenden dieser Universität und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich vorgenommen haben, politische Themen, die an dieser Uni in unseren Augen zu wenig und überhaupt nicht besprochen werden, ein wenig in die Diskussion mit einzuführen. Die Anlässe dieser Veranstaltung sind der sich heute jährende Anschlag auf die Redaktion der Zeitschrift Charlie Hebdo und den koscheren Supermarkt in Paris sowie die jüngsten Anschläge vom 13. November. Zum gemeinsamen Anlass einer Veranstaltung wurden sie durch ein sich an sie bindendes Phänomen. Ob man sich die Statements von sogenannten öffentlichen Intellektuellen zur Hand nimmt oder die Kommentarspaltungen der Tageszeiten betrachtet, die sich mit diesen Anschlägen befassen, sie schaffen es, ein sehr diffuses Gefühl so in Worte zu kleiden, dass es auf den ersten Blick als Argument zu taugen scheint. In rhetorisch elaborierter Form bekommt man dann zu hören, was eigentlich nur sagen will: Natürlich war das ein Verbrechen, aber wir haben sie auch irgendwie provoziert. Oder wenn es hart auf hart kommt, das sei eben die Quittung für die Politik der letzten 10, 20, 30, 40 Jahre. Dankbar wird von jenen, die ihre Gefühle teilen, auch die Rhetorik der Apologeten des Terrors übernommen. In dieser Rhetorik, in der das Heraufbeschwören von Empathie und Differenz einen besonderen Stellenwert einnimmt, scheint gerade die politische und moralische Differenziertheit als notwendiges Opfer zu gelten. Täter und Opfer, Wirkung und Ursache werden vermischt, schlimmstenfalls verkehrt. Mit unserem heutigen Abend möchten wir gerne mithilfe des Referenten Jahr Kunstreich diesem Phänomen beikommen und versuchen, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Tjark lebt in Wien, ist Autor und Sozialarbeiter und durchläuft derzeit die Ausbildung zum Psychoanalytiker und ist im politischen Kontext am besten bekannt durch seine vielen Artikel in der Konkret, der Bahamas, der Saint-France, sowie Artikel in der Jungle World und einer Reihe von Beiträgen in verschiedenen politischen Sammelbänden. Jüngst hat Tjark auch im Jahrbuch der psychoanalytischen Pädagogik einen Artikel veröffentlicht und in der Lucifer Amor über Jacobs und Rosenfeld. Bevor ich jetzt an Tjark übergebe, würde ich dann noch auf das letzte Buch hinweisen, das Tjark veröffentlicht hat, Die Dialektik der Abweichung über das Unbehagen in der homosexuellen Emanzipation. Ein Thema, zu dem wir Tjark gerne noch einmal einladen würden, um noch genauer über Homosexualität und Psychoanalyse oder Psychoanalyse der Homosexualität zu sprechen. Ja. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte, vielen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass das Thema auf ein so großes Interesse stößt. Ich bin, als ich gefragt wurde, ob ich diesen Vortrag hier halten will zum ersten Jahrestag der Anschläge auf Charlie Hebdo und den Hypercaché, hatte ich zwei Zeitwahrnehmungen. Die eine Zeitwahrnehmung, es ist erst ein Jahr her, und die andere Zeitwahrnehmung war dann die überwiegende, es ist schon ein Jahr her. Die Frage hat sich mir dann auch gestellt, was ich eigentlich sagen will. Was wurde nicht schon gesagt, gerade auch in der Kritik dieser Apologeten des Terrors? Und so hat mich die Anfrage eigentlich eher in einer etwas resignativen Stimmung vorgefunden. Ich hätte lieber zu einem anderen Thema gesprochen. Die Toten vom vergangenen Jahr sind begraben. Und auch dieses Jahr wird es wieder Beerdigungen geben, eben weil die Islamisten weiter morden werden. Ich hatte angekündigt, meinen Vortrag über diese bemerkenswerten Rationalisierungen zu halten, die mit solchen islamistischen Morden einhergehen und sich nolens volens gegen die Opfer dieser Mordtaten richten. Wenn zum Beispiel der Band Eagles of Death Metal unterstellt wird. Sie unterstütze die christlichen Fundamentalisten und seien Sympathisanten von Donald Trump. Dann richtet sich das natürlich in erster Linie gegen die Opfer. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich weiß, dass es den Mördern im Bataclan herzlich egal gewesen. Nicht egal ist hingegen, dass damit so getan wird, als gäbe es eine Gleichrangigkeit von Fundamentalismen, also des Christlichen und des Islamischen. Und es wird impliziert, die Besucher des Konzerts seien Teilnehmer eines evangelikalen Erweckungserlebnisses gewesen und damit selbst schuld. Solche Versuche der Sinngebung sind nicht allein eine Rationalisierung des Geschehens, sie stellen auch eine Rationalisierung der Motivation der Täter dar. Es besteht allerdings ein grundlegender Unterschied zwischen dem Versuch zu verstehen, was passiert ist, und einer Motivationsforschung, die einzig dem Zweck dient, die Täter zu Opfern zu machen und die Opfer zu Tätern. Das betrifft natürlich auch die Psychoanalyse, denn man denke nur an Anna Freuds Begriff von der Identifikation mit dem Aggressor, ist damit auch in der Psychoanalyse viel Unheil angerichtet worden. Später wurde das ja unter anderem auch dazu gebraucht, zum Beispiel KZ-Überlebenden eine Identifikation mit der SS unterzujubeln. Und also das ist eine Magie, eine maligne, eine wirklich skandalöse Verdrehung, die eben dazu diente, dem KZ-System und der Frage des Überlebens eine bestimmte Rationalität zu unterstellen, als könne eine geglückte Anpassung ans KZ im KZ das Überleben gesichert haben, was nicht der Fall ist. In der psychoanalytischen Behandlung ist die Befassung mit dem Phantasma der Macht des Opfers unumgänglich. Die Vorstellung, man habe durch dieses Tun oder jenes Unterlassen Einfluss auf das eigene Schicksal nehmen können, ist ein Symptom erfahrener Ohnmacht. Die Ohnmacht ist die fürchterlichste aller Erfahrungen, wie Axel Hoffer es jüngst in Prag beim Otto Fenichel-Symposium ausdrückte. Und sie kann kaum integriert werden, das beschreibt die psychoanalytische Traumaforschung seit Jahrzehnten. Der Terror, den es bedeutet, wenn das eigene Leben und die eigene Unversehrtheit von der Willkür eines anderen abhängt, mobilisiert früheste Sinneseindrücke von der existenziellen Abhängigkeit von der primären Bezugsperson, meistens der Mutter, und zerstört die Vorstellung von psychophysiologischer Integrität und Selbstwirksamkeit, die in der Folge erst errungen werden müssen. Dass das Ich dagegen einen Abwehrkampf in Szene setzt, in der alle Kaliber der psychischen Möglichkeiten zum Einsatz kommen, ist nur zu verständlich. Nur sind jene, die den Attentätern von Paris, sei es denen vom Januar, sei es denen vom November 2015, eine rationale zubilligen, wie es US-Außenminister John Kerry ausdrückte, weder unmittelbar Betroffene noch Angehörige, sondern sie sind als Journalisten, als Politiker oder eben auch als Psychoanalytiker professionell damit befasst. Sie sind gesellschaftlich dafür verantwortlich, Antworten zu geben, aber was sind das für Antworten? Der deutsche Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth gehört zu jenen, die nach dem 13.11.2015 befragt wurden. Er legt seinen Schwerpunkt auf die Täter, die eigentlich auch nur Opfer sind. Er sagt, im Grunde sind das junge Menschen, die sich nicht anerkannt sowie machtlos fühlen und die keinen Sinn im Leben sehen. Zitat Ende. In dieser allgemeinmenschlichen Allgemeinheit hinterlässt eine solche Aussage am 20. November 2015 in der Gießener Zeitung erschienen, angesichts der nicht einmal eine Woche zurückliegenden Tat, der beliebigen Ermordung von 130 Menschen, nicht viel mehr als Sprachlosigkeit. Geradezu unheimlich wird es, wenn Wirth, gefragt nach den Parallelen zwischen Islamismus und Rechtsradikalismus, zu antworten weiß, Zitat, Parallelen etwa zwischen dem NSU und islamistischen Gruppierungen sehe ich sehr deutlich. Und zwar darin, dass es sich hier um Menschen mit gebrochenen Biografien handelt, die zu einer gewaltverherrlichen Ideologie und Gruppe finden und sich dann in entsprechenden Taten selbst bestätigen. Pegida stellt für die rechten Gewalttäter ein Umfeld von Sympathisanten bereit, das bis in die Mitte der Gesellschaft reicht. Man spielt mit gewalttätigen Fantasien, ist Biedermann und Brandstifter in einer Person. Ein sympathisierendes Umfeld existiert auch bei den islamistischen Tätern, nämlich in den Vorstädten in Frankreich, wo ein ganzes Milieu so drauf ist. Dieses Milieu der Sympathisanten, das gewalttätige Einstellungen mit Worten verharmlost, befördert oder gerechtfertigt und unterstützt, ist verantwortlich dafür, wenn extremistische Gruppen diese Fantasie in die Tat umsetzen. Insofern sind auf Milieuebene Pegida und die Parallelgesellschaft in den Pariser Vororten vergleichbar. Zitat Ende. Als ich das gelesen habe, fragte ich mich, wovon redet der Kollege? Als bestünde nicht ein im Wortsinn fundamentaler Unterschied zwischen jener ostdeutschen Gemengelage und den französischen Banlieues im Vorhandensein bzw. in der Abwesenheit rechtsstaatlicher Strukturen und des Gewaltmonopols des Staates. Wenn Psychoanalytiker sich dafür nicht interessieren, wofür dann, wenn sie sich schon berufen fühlen, zu gesellschaftlichen Fragestellungen zu nehmen? Ich bezweifle, dass diese Gleichmacherei, die wohl so nur im Zentrum des Wohlstands, des westdeutschen Wohlstands so vorgenommen werden kann, überhaupt einen Begriff hat von den durchaus sozialen Verwerfungen und dem Elend archaischer Abhängigkeiten, die den Islamismus gewähren. Leider habe ich von anderen deutschsprachigen Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker keine Stellungnahme gefunden, was zum einen gerade in der in Deutschland vorhandenen Abstinenz in politischen Fragen sicherlich geschuldet sein wird, zum anderen aber auch vielleicht ein Ausdruck einer wirklichen Ratlosigkeit, was ja auch was Sympathisches ist. Psychoanalytische Antworten auf den Dschihadismus schwanken je nach politischer Sozialisation derer, die solche formulieren zu müssen meinen, zwischen schlechter Soziologie, wie bei Wirth, oder den anthropologischen Formulierungen Freuds. Die einen wie die anderen kommen nicht umhin, ein menschliches Wesen zu konstruieren, dem die Aggression eigentlich fremd oder eigentlich inhärent ist. Gemeinsam ist ihnen beiden die Formulierung des Wir, eines Kollektivs, das mal die Gesellschaft, mal die Menschheit sein kann. Beides bleibt aber gleichermaßen abstrakt und verdrängt die Rolle des Psychoanalytikers, der Psychoanalytikerin darin, den Widerspruch auszuhalten, zugleich fremd und vertraut zu sein. Das heißt ja, im Behandlungszimmer in und mit der Deutung eine Entfremdung herzustellen, zum Erleben des Analysanten, der Analysandin. Auf die Gesellschaft übertragen bedeutet es, den Widerspruch auszuhalten, Bürger und Analytiker. Im Angesicht des Terrors des vergangenen Jahres haben französische Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker aller Schulen vor allem dies formuliert. Sie waren auf einmal ganz normale Bürger, sie hatten die gleichen Gefühle wie die anderen, sie nahmen an den Manifestationen teil. Nicht wenige von ihnen nahmen auch dazu Stellung, sei es indem sie öffentlich Ratschläge erteilt, zum Beispiel wie man mit Kindern über den Terror spricht, sei es indem sie diesen Widerspruch, der sich selbstverständlich ins Behandlungszimmer fortpflanzte, thematisierten. Dabei hat der nach wie vor besondere Stellenwert der Psychoanalyse in Frankreich seinen Anteil. Psychanalyst ist eine eigenständige Berufsbezeichnung, die trotz aller Unterschiede in den Schulen von allen verteidigt wird. Die Reaktionen französischer Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker, die ich gefunden habe, sind in ihrer Parteilichkeit und Reflexivität meines Erachtens beispielhaft für psychoanalytische Intervention in die Gesellschaft. Nicht zuletzt, weil gerade angesichts dieser fürchterlichen Verbrechen die Psychoanalyse wieder an Bedeutung gewinnt und Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen gefragt sind. Von ihnen werden Antworten erwartet in der säkularen Republik. Solange der Alltag herrscht, scheint man auf die Psychoanalyse nicht angewiesen zu sein, aber in dieser Situation durchaus. Dass die schon zu Lebzeiten legendäre Psychoanalytikerin Elsa Kayat, die einzige Frau unter den Ermordeten in der Redaktion des Charlie Hebdo war, trägt wohl dazu bei, jedenfalls wird Psychoanalyse in Frankreich nicht mit Humorlosigkeit gleichgesetzt, sondern mit Respektlosigkeit. Und deswegen erwartet sich die Öffentlichkeit auch keine bequemen Antworten und sie hat sie auch nicht bekommen. Ich möchte deswegen, auch einfach weil es wenig bekannt ist, in Abwandlung meines Themas darüber sprechen, wie französische Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker sich öffentlich zum terroristischen Jahr 2015 zwischen Charlie und Bataclan geäußert haben. ich kann dabei nicht verheimlichen, dass ich sehr erfreut war, wie sich in den Deutungen dieser prominenten Kolleginnen und Kollegen Gesellschaftskritik, psychoanalytischer Diskurs und Beharren auf den Werten der Aufklärung zwanglos miteinander verbinden ließe, ohne dass sie entweder in die Falle der Soziologie oder in die der Anthropologie getappt sind. Entgegen der Ankündigung also möchte ich heute Abend auch etwas loben und im Anschluss daran einige eigene Gedanken dazu formulieren. Ich muss sagen, dass ich diese Herangehensweise dem Anlass auch sehr viel angemessener finde. Wir stehen einem todbringenden Feind gegenüber, der, das haben die französischen Kolleginnen und Kollegen durchaus begriffen, auch sie meint. Wenn vor diesem Lob die deutschsprachige Psychoanalyse etwas blass dasteht, dann hat sie es wohl auch verdient. Nach den Morden in der Redaktion des Charlie Hebdo war zunächst in der psychoanalytischen Szene in Paris die Trauer groß, die mit einer Verweigerung der Rationalisierung einherging. Elsa Kayat war eine der Ermordeten, sie war eine eminente öffentliche Persönlichkeit und zugleich ausgewiesene Klinikerin. Sie war in den Monaten vor den Attentaten als Jüdin anonym bedroht worden. Das ist etwas, was außerhalb Frankreichs unmöglich erscheint, eine Kolumne zu haben, freie Redakteurin zu sein, und Psychoanalytikerinnen in der Praxis, die auch noch raucht, während der Sitzung. Die Rabbinerin sprach in ihrer Totenrede davon, dass die Kayat nicht freudianisch, nicht lacanianisch, sondern kayatianisch gewesen sei, ihren ganz eigenen Stil und ihre ganz eigene Theorie gehabt habe. Niemand aber, jedenfalls habe ich es nicht gelesen, sprach ihr ab, Psychoanalytikerin gewesen zu sein. Die große Liebe, die in den Nachrufen ihrer Patientinnen und Patienten zum Ausdruck kam, war bestürzt. Wie traumatisierend muss es sein, am Mittwochnachmittag zu einer Sitzung zu kommen und festzustellen, dein Analytiker wurde wenige Stunden zuvor ermordet. Die ganzen negativen Aspekte der Übertragung, der Wunsch, die Analytikerin sollte krank werden und eine Stunde versäumen, damit sie dir keine Vorhaltungen mehr machen kann. Mit einem Mal wird die furchtbarste Fantasie wirklich. Einige der Analysandinnen und Analysanten haben ihre Trauer und damit ja auch ihr Patientsein öffentlich gemacht in den Tagen nach dem 7. Januar 2015. Ein Zeichen dafür, dass die Übertragung bearbeitet und jederzeit Gegenstand der Analyse gewesen ist und zugleich eben auch für die große Trauer. Für viele Menschen, die Analyse aufsuchen, ist die Kontinuität des psychoanalytischen Prozesses schließlich etwas, das über viele Jahre oft den einzigen Halt gibt, gegen den protestiert wird, der angegriffen wird, aber dennoch das Gefühl vermittelt, die Analytikerin ist immer da. Und dann, am 7. Januar, öffnet sie nicht. Für Deutsche ist ja nicht vorstellbar, dass eine Psychoanalytikerin bei einer Satirezeitschrift arbeitet. Marianne Leutzinger-Bohleber als Mitarbeiterin der Titanic, das klingt beinahe absurd. Womit ich wirklich nichts gegen Frau Leutzinger-Bohleber gesagt haben will, die sehr humorvoll ist. Umgekehrt finde ich aber im Schweigen über Charlie, das im vergangenen Jahr die deutsche Psychoanalyse geprägt hat, eine unbewusste Botschaft des Zweifels, ob die Kayane Psychoanalytikerin war. Diese algerische Jüdin jenseits aller Bekenntnisse, deren klinisches Interesse dem Alltag war, deren posthum erschienenes Buch über die Fähigkeit, sich selbst zu leben, ihre Kolumnen des Charlie Dillon, des Charlie auf der Couch, versammelt? Darf jemand so populär sein und rauchen und lachen, wenn eine Deutung auf die gemeinsame Wahrheit zwischen Analytikerin und Analysant trifft, wie berichtet wird? Dieses gemeinsame laute Lachen in diesem bestimmten Moment, das war wohl ein Markenzeichen von Elsa Kayat und es ist klinisch immer ein besonderer Moment, in dem sich beide wohl einverstanden erklären als auch distanzieren. Das ist der Unterschied zum Lachen über das Unverstandene. Es bezeichnet ja nur die unglaubliche Alltagsferne der deutschen Psychoanalyse, von der die soziologischen Allgemeinplätze des Herrn Wirth Aufschluss geben. Die unmittelbare Betroffenheit der Vertreterinnen und Vertreter aller psychoanalytischer Schulen in Frankreich haben keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass Madame Kayat eine außergewöhnliche Klinikerin war, die in ihren Kolumnen das Alltagselend des Begehrens zur Sprache gebracht hat. Und darum geht es doch in der Psychoanalyse immer, etwas zur Sprache bringen, auf welcher Ebene auch immer, ganz abgesehen davon, wie jemand dazu kommt, jemanden zu oder abzusprechen, Psychoanalytiker zu sein. Der Psychoanalytiker Jacques André, ein Weggefährte von Jean Laplanche und Mitglied der AFP, beschrieb in einem Mitte Dezember im Internet erschienenen Text, den ich hier pars pro toto nehmen möchte für die vielen Stellungnahmen, die ich im Internet gefunden habe, größtenteils auf psychoanalytischen Internetseiten, die aber alle doch relativ in eine Richtung gehen. Ich habe diesen Text auch genommen, weil er der persönlichste war. André beschreibt, wie er am 7. Januar von einer Patientin von dem Massaker gehört hat. Er beginnt mit dem Satz der Patienten, die sagt es. Zitat: Es gab eine Schießerei bei Charlie Hebdo. Es sollen 12 Tote sein. Kaum, dass sie sich auf die Couch gelegt hat, überbringt eine Patientin mir die Neuigkeit, von der ich bis dahin keine Ahnung hatte. Hätte sie von einem tödlichen Verkehrsunfall gesprochen, den sie gerade miterleben musste, mit welcher Anzahl an Toten auch immer, wenn es also nichts anderes als das Gewöhnliche gewesen wäre, die Übertragung hätte den Dingen Rechnung getragen. Aber an diesem 7. Januar 2015 war es etwas ganz anderes. Die ersten Worte einer psychoanalytischen Sitzung von mehreren Tagen, wie ich sie zuvor noch nie erlebt hatte. Die Existenz des psychoanalytischen Rahmens hat zur Bedingung die Möglichkeit der freischwebenden Aufmerksamkeit eines Psychoanalytikers. Freischweben, das heißt sowohl das unbedeutende Detail als auch das tragische Ereignis klar zu handeln. Dieses Mal waren wir deutlich unterhalb der Linie des Schwebens. Es waren weder Schock noch die Neugier, die ein Hindernis darstellten, sondern das sehr ähnliche, wenn nicht identische Gefühl bei den beiden Protagonisten, dass ein Moment der politischen Realität die gesamte Realität beschlagnahmt hat und unsere zwei Positionen vollkommen unpassend gemacht hatte, sie auf der Couch, ich dahinter im Sessel. Charlie Hebdo, Schießerei, Terrorismus, Islamismus, Karikaturen, keiner dieser unmittelbaren Assoziationen ist noch frei. Was geschieht hier? Ungeduld und Unruhe einer Frage, die die Zeitlosigkeit der analytischen Situation überschwemmt und mit sich reißt. Zitat Ende. Diese Beschreibung nimmt André zum Anlass, über die Frage nachzudenken, wie sich Psychoanalytiker dieser Situation stellen können. Zum einen meint er, das Verhältnis von innerer und äußerer Realität in der Psychoanalyse sei immer prekär gewesen, und zum anderen seien die Psychoanalytiker selbst nicht zuletzt citoyen, also Bürger. So einfach ist zwischen beiden nicht zu unterscheiden. So nahmen viele Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker an den ersten Demonstrationen teil, bevor, wie André schreibt, Je suis Charlie politisch korrekter Bestandteil einer Ideologie wurde. Er beschreibt diesen Moment der Masse, den 11. Januar, mit Freuds Überlegung zur Identifikation vieler mit einem Ich-Ideal, allerdings ohne Führer, sondern das gemeinsame Ideal der Freiheit, des Ausdrucks, der Freiheit zu sagen, was man denkt, zu verteidigen, jene Freiheit, die essentiell ist für die Psychoanalyse. Der Terror, schreibt André, wird wie das Unbewusste von drakonischem Gesetz bestimmt, das nur zwei Urteile kennt, Bestätigung oder Tod. Dieser Gedanke gibt der Frage, warum der Terror oft eher zwiespältig verurteilt wird, eine mögliche Antwort. Nach den Attentaten auf Charlie werden sich viele bewusst gegen die terroristische Antwort, die jedem Menschen möglich ist, der sich dem drakonischen Gesetz unterwirft. Trotz der Staatstreue, die auch demonstriert wurde, ging es in erster Linie um eine Demonstration gegen die Unterwerfung unter das drakonische Gesetz. In den drei Tagen vom 7. bis 9. Januar hat sich für André die Geschichte der letzten 300 Jahre kondensiert, in den Morden an den säkularen Karikaturisten, das Wort Laizität kommt André nicht über die Lippen, als auch in den Morden an den Juden im Hyperkaché. Im Handeln der Terroristen komme der Hass auf jene zum Ausdruck, die ohne Herrn und Meister leben wollen, und auf jene, denen das Leben mehr bedeutet als alles andere. Die Ablehnung der Unterwerfung durch den Humor und die Heiligung des Lebens. Das ist der gemeinsame Nenner der Opfer der Attentate von Mauer. Auch am 13. November, berichtet André weiter, erfuhr er von zwei Patienten, dass etwas geschehen war, obwohl an diesem Freitagabend keine Sitzungen stattfanden. Er bekam zwei SMS, die ihn auffordern, also in denen sich die Patienten nach seinem Befinden erkundigen und ihn auffordern, sich zu melden. Was eben dem US-Außenminister nicht geglückt ist, die Unterschiede zwischen dem 7. und dem 13. November zu benennen, das gelingt André in dem folgenden Zitat. Am 7. Januar sind Symbole ermordet worden. Und die symbolische und lebendige Antwort hat nicht auf sich warten lassen. Am 11. Januar waren alle auf der Place de la Liberté. Nichts dergleichen nach dem 13. November. Wenn es eine kollektive Reaktion gegeben hat, dann ist es die der ganzen jungen Männer und Frauen, die nun bereit sind, zur Armee zu gehen. Keine Verteidigung der Freiheit mehr, dafür die Zerstörung zerstören. Der 7. Januar war noch politisch, der 13. November ist apokalyptisch. Jeder, auch der keinen Nächsten verloren hat, kennt wenigstens jemanden, der jemanden kennt. Eine Nachbarschaft des Todes, die diesen ganz auf ganz andere Weise als am 7. Januar gegenwärtig werden lässt und die vor allem diesen zur Hauptfigur macht. Die Toten des 7. Januar waren besondere Personen, die Autoren von Chalis oder identifizierte Personen, die Juden. Die des 13. November sind anonym und zahlreich, es sind 130. Eine der lebensbejahendsten Reaktionen, insbesondere der Presse, war es, den Toten ihre Identität zurückzugeben, sie mit Namen zu nennen, ihr Porträt zu zeichnen und ein Foto zu zeigen, um ihnen ihr Gesicht wiederzugeben. Gegen den Tod stellt man die Toten. Zitat Ende. Das Ausbleiben einer politischen Reaktion ist also dem antipolitischen Moment des Massenmords selbst geschuldet. Es hat sich etwas gedreht. Von der Ebene der Symbolisierung, die psychisch bedeutet, es gibt ein Objekt, es gibt Verbindungen zwischen Subjekt und Objekt und zwischen den Objekten, es gibt Übertragung, zur Ebene der Entsymbolisierung, des reinen Todes. Es gibt das äußere Objekt nicht mehr, es gibt keine Verbindungen mehr, keine Übertragung. In diesem krisenhaften Moment geht es nur noch darum, wer überlebt, und deswegen ist die Frage nach der Unfähigkeit, den Islamismus zu bekämpfen, so zentral. Die Reaktionen weder der EU noch der USA, also jener Staaten, die man früher einmal als den Westen wahrgenommen hat, stehen in irgendeinem rational begründbaren Verhältnis zum Verbrechen der Islamisten. Im Gegenteil, je grausamer das Vorgehen dieser Organisationen ist, desto indifferenter werden die Reaktionen. Das gilt nicht nur für den Islamischen Staat, sondern auch für andere dschihadistische Rackets, etwa wie Boko Haram. Psychoanalytisch könnte man dieses Verbrechen im Sinne eines Strafbedürfnisses auf zweierlei Weise verstehen. Zum einen als Sühnewunsch für nicht konformes Verhalten, zum anderen als Kontaktwunsch, also als Wunsch nach einer Reaktion. Im Sühnegedanken ist das kulturelle Ritual der Reinigung enthalten. Eine symbolische Wiedergutmachung, aber auch der Wunsch, im Appell an eine höhere Autorität eine Strafe zu erhalten, um sich erneut die Anerkennung jener Autorität zu sichern. Dem entspricht das Gefühl angesichts der Bilder aus Syrien und dem Irak, jemand möge diesen Bubis doch einmal kräftig den Hintern versohlen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass diese ihre Verbrechen aus diesem unbewussten Motiv heraus begehen. Im Kontaktwunsch ist die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit enthalten, etwa wenn Kinder sich schlecht benehmen, um von den Eltern beachtet zu werden, was oft in Fällen von Verwahrlosung der Fall ist. Auch dieses Motiv mag eine Rolle spielen, denn sowohl in der individuellen Lebensgeschichte dschihadistischer Mörder als auch in der kulturellen Überlieferung der Region geht es um nichts anderes als die Aufmerksamkeit des Vaters, der jedoch absent ist. Die Furcht vor dem Vater und die Sehnsucht, ihm zu Willen zu sein, wurde von der Psychoanalytikerin Ruth Stein schon anlässlich des Massenmords vom 11. September 2001 in dem Aufsatz »Das Böse als Liebe und Befreiung« zur psychischen Verfassung religiös motivierter Selbstmordattentäter als identifikatorische Liebe beschrieben. Ich zitiere, Identifikatorische Liebe wird hier als ein Bedürfnis in der Entwicklung gesehen, dessen Befriedigung dem Sohn hilft, sich ein Gefühl von Stärke anzueignen und ein gutes Gefühl von Selbstliebe zu erleben. Wenn aber der Vater mit Verachtung darauf reagiert, dass sein Sohn seine Zuneigung und Bedürftigkeit offen zeigt, wird der Sohn die Haltung des Vaters ihm gegenüber als Teil seines Selbst verinnerlichen und seine bedürftigen, liebenden und liebesuchenden Anteile als verachtungswürdig erleben und sie auszulöschen versuchen, um sich unerträglicher Scham und Schwäche zu entledigen. Der bedürftige, unglückliche Teil des Selbst, der mit der Liebe des Knaben zum Vater verbunden ist, erweitert sich noch dadurch, dass er sich mit der zensierten Liebe zur Mutter in einer Kultur vermengt, in der Frauen an den Rand gedrängt und entwertet werden. Da die zärtlichen und bedürftigen Gefühle, die durch diese Anteile geweckt werden, nicht akzeptiert werden können, werden diese Anteile stattdessen als Quelle von Scham und Demütigung erlebt und wütend andere externalisiert, wobei die Unterwerfung unter dem Angreifer sich vertieft. Zitat Ende. Eine solche Einschätzung ernst zu nehmen hieße aber auch, jene Externalisierung zur Not auch eben mit militärischen bzw. in den entsprechenden bombiösen polizeilichen Mitteln zurückzuweisen. Doch in Europa wird daraus ein unauflösbarer Widerspruch zwischen dem humanen Umgang mit Flüchtlingen und der islamistischen Bedrohung konstruiert, als könne man mit den Flüchtlingen nicht human umgehen und zugleich den islamischen Faschismus bekämpfen, als wäre nicht in Wahrheit Letzteres Grundbedingung für Ersteres. Das unbewusste Strafbedürfnis der Mörder des islamischen Staates korrespondiert auf perverse Weise mit dem eher vorbewussten Strafbedürfnis des Westens. Beiden eignet ein Geständniszwang, wie er sich in den Videobotschaften und in der europäischen Öffentlichkeit zeigt. Auf der einen Seite die Präsentation hilfloser Opfer, die auf immer grausamere Art und Weise zu Tode gebracht werden, als würden deren Mörder unbewusst vermitteln wollen, stoppt uns doch endlich. Und auf der anderen Seite das nicht enden wollende Verständnis großer Teile der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit, das zugleich auf Indifferenz hindeutet und den Dschihadisten zu bedeuten scheint, schlachtet uns, wir haben es verdient. So entsteht ein Vakuum der Verantwortung, weil niemand bereit ist, sie auf sich zu nehmen, sei es im Guten oder im Schlechten. Die Rhetorik des französischen Präsidenten Hollande nach den Anschlägen des 13. November 2015 soll eine Handlungsfähigkeit signalisieren, die aber sogleich kassiert wird. Krieg, so meinen wir es nicht wirklich. Zum Strafbedürfnis gehört der Geständniszwang. Und wenn man Frankreich auch zubilligen muss, mehr als jeder andere europäische Staat außenpolitisch gegen den Dschihadismus zu bekämpfen, ist doch auffällig, dass das innenpolitische Bekenntnis zur kulturellen Vielfalt mittlerweile nicht nur die regionale Wein- und Käseproduktion umfasst, sondern ebenso die weitgehend rechtsfreien Räume in den Banlieues. Die Opfer des 13. November waren keineswegs zufällig, sie waren gut gewählt. Es waren Leute jeglicher Herkunft, die sich einen schönen Abend beim Fußball machen wollten, ein jüdisch-muslimischer Freundeskreis aus dem Maghreb, die den Geburtstag zweier Freundinnen feiern wollten und die fälschlicherweise angenommen hatten, in Paris sei das weniger gefährlich als in Tunis, Gäste verschiedener Restaurants, die für ihre Toleranz und Offenheit bekannt waren, und last but not least die Besucherinnen und Besucher des Konzerts der Eagles of Death Metal im legendären Bataclan. Nicht nur, dass das Bataclan schon lange im Visier von Antisemiten stand, dort finden jährlich die Benefizkonzerte für die israelischen Grenztruppen statt und dass es in sogenanntem jüdischen Besitz ist. Alles in allem wurden hier Leute getroffen, die sich als links und antirassistisch verstanden haben, die womöglich selbst auch an Islamophobie geglaubt haben und sie abgelehnt haben und nicht zuletzt ein schlechtes Gewissen hatten, womöglich weiß, privilegiert, europäisch und Mittelstandsangehörige zu sein. Dass dies in den Augen ihrer Mörder nicht ausreicht, um am Leben zu bleiben, weil sie dennoch in einem geschlechtergemischten Raum diabolischer Musik zu lauschen wagten, heißt noch lange nicht, dass es nicht dennoch auch weiterhin das Gefühl gibt, selbst an der Hölle, der man gerade entronnen ist, schuld zu sein. Der Aufruf zahlreicher prominenter Künstler, unter ihnen Charles Aznavour, eine Woche nach den Attentaten Kraft zu schlagen, laut zu sein, auf die Straße zu gehen, sich zu betrinken und zu tanzen, wurde dementsprechend auch nur zögerlich wahrgenommen. Es war nicht nur der Schock, der noch tief saß. Im Unterschied zu den Morden im Januar 2015 war die vorherrschende Reaktion depressiv und nicht wütend. Dass die europäischen Opfer des Dschihad ihre gerechte Strafe erhalten haben, weil sie waren, wer und wie sie waren, das gehört nach dem Mord an der Redaktion des Charlie Hebdo und der Ignoranz gegenüber den als Juden ermordeten Menschen im Hyper-Caché zum Common Sense. In diesem Sinn ist die Verweigerung einer militärischen, offensiven Antwort an die Dschihadisten der beste Weg dafür zu sorgen, dass es nicht nur so weitergeht, sondern dass es schlimmer werden wird. So betrachtet ist das Strafbedürfnis der Dschihadisten legitim. In der Verweigerung der Strafe durch den Westen verstärkt sich bei ihnen der Eindruck, nicht erwachsen werden zu wollen, weil sie es nicht können. Der Westen übernimmt willentlich die Rolle des abwesenden Vaters. Die Ablehnung des Westens, im symbolischen Sinn Vater zu sein, der strafen kann und dessen Strafen auch Sinn haben können, verhindert zudem eine politische Emanzipation, da weder der Islamismus noch seine Gegner ein Gegenüber finden. Das westliche Strafbedürfnis ist allerdings sehr viel näher am Bewusstsein und insofern gibt es keine Symmetrie zwischen diesen beiden Strafbedürfnissen. Das westliche ist Teil des Problems. Das Islamische anzuerkennen wäre Teil der Lösung. Der Westen weigert sich aus narzisstischer Selbstbezüglichkeit, das Unbewusste im Islam wahrzunehmen. Wir hatten gerade über diese eine Dokumentation gesprochen, wo ein Imam sagt, der aus Frankreich im Islam sei eben so viel prädikat, ist immer noch bestimmt. Das wäre Teil der Lösung. Der Westen weigert sich aus narzisstischer Selbstbezüglichkeit, das Unbewusste des Anderen wahrzunehmen. Und ihm sind die Dschihadisten nicht das wirklich Andere, die wirklich Anderen, wie es ständig von den Kulturwissenschaften behauptet wird, sondern in Wirklichkeit postkoloniales Inventar der eigenen Innenwelt. Die Sprachlosigkeit im beiderseitigen Strafbedürfnis dürfte demnach noch viele Unschuldige das Leben kosten. Auch wenn es zurzeit in Deutschland noch möglich ist, das schlechte Gewissen Europas in Form von Flüchtlingshilfe zu kompensieren und so zu tun, als ginge an der Terror nichts an, trotz zahlreicher deutscher Todesopfer in den letzten 15 Jahren, muss man ja auch dazu sagen, kann sich dieser Zustand schnell ändern. Wenn bei Pegida und AfD Galgen und bei den linken Gegnern des TTIP eine Guillotine für die Vertreter der politischen Klasse vor sich hergetragen werden, verheißt es weniger eine Revolution als eine Angleichung an den islamischen Aggressor. In diesen Gesten, die gegen Vermittlung, gegen Justiz und Politik gerichtet sind, liegt die Affinität zum islamischen Staat, dessen Willkür in allen politischen Lagern in Europa eben Neid und nicht Entsetzen auslöst. Die schon häufiger unterstellte Neigung der Europäer, sich von den Vermittlungen befreien zu wollen, die ihnen die Zivilisation zugemutet hat, findet dort ihren Ausdruck, an der jener Moment zunichte gemacht wird, der einzig noch am politischen Begriff des Kontinents Europas zu verteidigen wäre, in der Vielgesichtigkeit der Opfer von Paris, die einzig ermordet wurden, weil sie in der Situation des Attentats keine Identität besaßen, sondern einzig Bürgerinnen und Bürger waren, die ihrem Vergnügen nachgingen. Es stellt sich also die Frage des Warum. Welche Triebkräfte die Zerstörung antreibt, und welche dafür sorgen, dass ihr kaum etwas entgegengesetzt wird. In der Psychoanalyse ist es bekanntermaßen immer der Moment vom Todestrieb zu sprechen. Und auch Jacques André kommt auf ihn zurück, obwohl er, wie die Mehrheit der französischen Psychoanalytiker, mit dieser freudschen Hypothese nicht viel Anmut hat. Aber dennoch, gerade wenn man psychoanalytisch vermeiden möchte, anthropologisch oder soziologisch zu argumentieren, kommt man am Todestrieb nicht vorbei. André etwa schreibt, Zitat, der Todestrieb hat keinen Erklärungswert für das, was gerade geschieht. Todestrieb als Wort klärt nichts auf, sondern ist ein Rätsel. Die getötet haben, waren im gleichen Alter wie die, die sie ermordeten. Sie haben diejenigen getötet, die sie nie geworden sind. Und dabei haben sie es nicht belassen, sondern haben sich selbst in die Luft gejagt. In der Skala der Psychoanalyse bildet die Destruktivität zunächst bescheidenere Formen aus. So wie in der negativen therapeutischen Reaktion, wenn jemand, dem es besser zu gehen droht, alles dafür tut, dass es ihm schlechter geht. Welch hartnäckige Anstrengung, um den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. wenn auch die offensichtlicheren Erscheinungsformen der Destruktivität auf den Tod eines anderen zielen, bleibt der Todestrieb im Grunde doch der Trieb zum eigenen Tod. Der Narzissmus, also der Nationalsozialismus, hat viele vernichtet, um mit der Selbstzerstörung Deutschlands zu schließen. Und wenn das die ihm zugrunde, liegende Wahrheit wäre, diesen Gedanken halte ich für zentral. Er räumt mit der Illusion der Beleidigten und Geknechteten auf und in dem André den Zusammenhang der Zerstörung von Palmyra und Paris herstellt, stellt er klar, dass der IS jenen Objekten in unserem Unbewussten zuspricht, die unseren je eigenen Tod wünschen. Das ist ein ganz anderes Erklärungsmuster für beispielsweise die Konversion zum Islam, an der ja schon mancher Soziologe gescheitert ist. Und es vermeidet auch die Anthropologie, denn es geht hier nicht um menschliche Wesenszüge, sondern um Potenziale, die in die eine oder andere Richtung zur Geltung gebracht werden könnten. Mit Freud würde man vielleicht von Triebmischung und Triebentmischung sprechen. Gelingt die Triebmischung, gewinnt das Leben. Misslingt sie, gewinnt der Tod. Wobei auch dann noch nicht entschieden ist, ob man noch andere mit in den Tod nehmen muss. Theodor V. Adorno bemerkte einmal, dass für die soziale Realität in der Epoche der Konzentrationslager Kastration charakteristischer als die Konkurrenz sei. Damit meinte er im Rekurs auf Freud die gesellschaftliche Gewalt, die dem Individuum angetan wird, auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Die Verinnerlichung der gesellschaftlichen Geh- und Verbote scheint unterdessen von ihrem Schrecken ein wenig verloren zu haben, und von unserer Epoche als der der Konzentrationslager zu sprechen, empfinden sicherlich einige als etwas degoutant. Aber es ist ja wahr, auch wenn das Konzentrationslager sich vielfach erübrigt hat, dass diese bestialischen Grausamkeiten unter dem Bann der Kastration begangen werden. Und zwar sowohl einer stattgefundenen Kastration, die nach Rache verlangt, als auch der Kastrationsdrohung, die Unterwerfung verlangt unter das drakonische Gesetz des abwesenden Vaters. Schon die Drohung, indem sie Unterwerfung verlangt, lässt die Kastration zur psychischen Wahrheit werden, in der dann in einem pervertierten Schuldgefühl auch andere mit in den Tod genommen werden können, eine irrationale Rationalisierung, die dem eigenen Leben einen Nichtsinn gibt und in der zugleich die Rache am Vater vollzogen wird, die Liebe zu ihm bewiesen. Insofern ist das unbewusste Schuldgefühl, das dazu führt, Verbrechen oder Vergehen zu gestehen, die nie begangen wurden, auch nach wie vor der Kastration geschuldet. Im Angesicht dieser Todesdrohung, denselben Adorno zu zitieren, wenn er sagt, Zitat, Wahn ist Ersatz für den Traum, dass Menschheit die Welt menschlich einrichte, den die Welt der Menschheit hartnäckig austreibt, Zitat Ende, heißt das aber, auf dem Niveau von Kalendersprüchen angekommen zu sein. Thomas Ebermann zitiert diesen Satz als Ausgangspunkt eines analytischen Begreifens, er meint nicht psychoanalytisch, des islamistischen Terrors und meint, den Mördern eine verratene Sehnsucht nach Befreiung unterstellen zu können. Was Adorno jedoch als kollektiven Ersatz beschreibt, der, wie er Ernst Simmel zitierend schreibt, einen Halbirren eben davon abhalten kann, zum Ganzirren zu werden, weil der Wahn ein kollektiver ist, stellt eben keine Verkehrung eines an sich vernünftigen Anliegens dar, sondern ersetzt es. Ausgehend von den Gedanken Andres, müssen wir uns meines Erachtens nicht mit falschen Trostworten aufhalten, sondern der enorm destruktiven Gewalt, der wir gegenüberstehen, stellen. Sprachbedürfnis wie Geständniszwang sind regressive Elemente eines psychischen Prozesses, der nach einem Kollektiv verlangt, das gnadenlos ist. Und es steht zu befürchten, dass die Europäer sich nach dieser Gnadenlosigkeit sehnen. Die Faszination zu untersuchen, die vom islamistischen Terror ausgeht und von der Kultur, die ihn gebiert, ist die vorrangige Aufgabe. Sigmund Freud schreibt, es ist wirklich nicht entscheidend, ob man den Vater getötet hat oder sich der Tat enthalten hat. Man muss sich in beiden Fällen schuldig finden, denn das Schuldgefühl ist der Ausdruck des Ambivalenzkonflikts, des ewigen Kampfes zwischen dem Eros und dem Destruktions- oder Todestrieb. Dieser Konflikt wird angefacht, sobald den Menschen die Aufgabe des Zusammenlebens gestellt wird. Solange diese Gemeinschaft nur die Form der Familie kennt, muss er sich im Ödipus-Komplex äußern, das Gewissen einsetzen, das erste Schuldgefühl schaffen. Wenn eine Erweiterung dieser Gemeinschaft versucht wird, wird derselbe Konflikt in Formen, die von der Vergangenheit abhängig sind, fortgesetzt, verstärkt und hat eine weitere Steigerung des Schuldgefühls zur Folge. Da die Kultur einem inneren erotischen Antrieb gehorcht, der sie die Menschen zu einer in sich verbundenen Masse vereinigen heißt, kann sie dieses Ziel nur auf dem Wege einer immer wachsenden Verstärkung des Schuldgefühls erreichen. Zitat Ende. Diese freudsche Formulierung ist, wie ich meine, ein Ausgangspunkt für analytisches Begreifen. Und auch André bezieht sich am Ende seines Beitrags auf diese freudsche Schrift. Nochmal André, Zitat. Freud beschließt das Unbehagen in der Kultur mit einer Überlegung zum Kampf von Eros, dem Vereiniger, mit den Mächten der Zerstörung. Ein Jahr später fügt er anlässlich der Nahauflage folgende Frage hinzu. Wer vermag Erfolg und Ausgang vorauszusagen? Zwischen diesen beiden Daten, Ende 1929 und Anfang 1931, sind die Nazis en masse in den Reichstag eingezogen. Zwei Jahre später werden sie ihn in Brand stecken und werden einäschern, was noch von der deutschen Demokratie übrig geblieben war. Heute befinden wir uns in demselben Zustand des Zweifels, aber der Zweifel ist nicht die Hoffnungslosigkeit. Das ist deswegen interessant, weil es schwierig zu übersetzen war, deswegen will ich dazu was sagen, weil in Deutschland, im Deutschen gibt es Zweifel und Hoffnungslosigkeit zusammen, nämlich im Begriff der Verzweiflung. Und Jean-Arthur Goldschmidt, der sich ja viel mit der Frage der französischen deutschen Sprache auseinandergesetzt hat, an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass es eben diese enge Verbindung von Zweifel und Verzweiflung, von Hoffnungslosigkeit und Zweifel im Französischen nicht gibt in der Sprache. Also nochmal. Heute befinden wir uns in demselben Zustand des Zweifels, aber der Zweifel ist nicht die Hoffnungslosigkeit. Während des nächtens geführten Angriffs auf das Versteck der Terroristen in Saint-Denis, wenige Tage nach dem Attentat, trug sich etwas ebenso Merkwürdiges wie Unvorhergesehenes zu. Zwischen der gepanzerten Tür, die die besetzte Wohnung in einen Bunker verwandelt hatte, den Kalaschnikows, den Sprengstoffgürteln und der Feuerkraft der Antiterrorismus-Einheit, inmitten dieser Hölle also hat die Sprache für einen Moment wieder zu ihrem Recht gefunden. Wo ist dein Freund? Fragte ein Polizist diejenige, deren Namen Hasna war und über die wir seitdem erfahren haben, dass sie eigentlich lieber die Wodkaflasche als den Koran öffnete. Ihre Antwort schoss unmittelbar hervor, als unzeitige und defensive Sprache, Worte, die von woanders her kamen, die aus dem Leben kamen. Das ist nicht mein Freund. So hat er auch seinen Beitrag überschrieben. Das ist nicht mein Freund. Er schließt mit dem Satz, Eros ist nicht tot, noch spricht er. Diese frappierende Deutung, sagt André, bedeutet nichts anderes, als dass der Lebenstrieb sich in dem Moment äußern kann, wenn der Destruktivität mit entschlossener Gewalt entgegengetreten wird. Was aber bedeutet diese Einsicht für die uns allgegenwärtig umgebenden Beschwörungen zur Friedfertigkeit? Sind sie nicht letztlich Ausdruck des zwanghaften Wunsches, Eros möchte endlich Ruhe geben, so wie der Verführungskraft der Destruktion die Schmerzfreiheit verheißt? Vielen Dank.